1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir starten mit einer freien und offenen Themenrunde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Cecilia und die Cecilia ist 65. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Cecilia. Hallo Domian. Um was geht's? Es geht um meine künstliche Hüfte, die mit der ich jetzt schon seit einem Jahr kämpfe. Ja. Und zwar bin ich am 2. Mai letzten Jahres, ich will es ganz kurz machen, zusammengeklappt. Ich hatte schon vorher Schmerzen in der Hüfte, bin ins Krankenhaus gekommen und nach 2-3 Tagen hat man dann den NRSA festgestellt bei mir. Also diesen Krankenhauskeim. Den Krankenhauskeim, der extrem aggressiv ist und es kaum Mittel gibt, den zu bekämpfen. Ja, richtig. Wir haben auch versucht, den hier im Krankenhaus zu bekämpfen. Ich habe dann 5 Wochen hier im Krankenhaus gelegen und er ist nicht ganz weggegangen. Ich musste dann wieder nach Hause mit meiner kaputten Hüfte. Ja. Lass mich kurz fragen, wo hast du ihn dir geholt? Ja, das steht natürlich in den Sternen. Du hast ihn dir nicht im Krankenhaus geholt? Ich schätze, dass ich mir vor 2 oder 4 Jahren im Krankenhaus geholt habe. Kann der so lange schlafend ruhen im Körper? Ich hatte vor 2 Jahren auch eine Sepsis gehabt und führe das auch auf den MRSA jetzt zurück. Verstehe. Sepsis im Knie. So, dann warst du zunächst im Krankenhaus, aber die Hüfte tat nach wie vor weh. Ja, natürlich. Also das sind Schmerzen, die sind kaum auszuhalten. Ja. Und dann bin ich Ende Juni operiert worden. Da war der MRSA praktisch, dann hatten wir den im Griff. Mhm. Der war nicht mehr nachzuweisen. Ich bin dann operiert worden an der Hüfte, war auch in der Reha. Mhm. Und danach ging es dann los mit klitzekleinen Wunden am Oberschenkel. Mhm. Die gingen immer wieder auf, gingen wieder zu, kam immer wieder Eiter raus. Ich war 2-mal im Krankenhaus im September und im Dezember jetzt über Silvester. Ja. Und habe da mit einer Vakuumpumpe wurde dann diese Eiter rausgespült. Mhm. Und wieder zugenäht und immer nach ein paar Tagen, wenn ich zu Hause war, ging die Wunde wieder auf. Ist der Eiter, ist dieser Keim auch in dem neuen Gelenk oder quasi unter der Haut? Nein, der ist nicht im Gelenk nachweisbar. Die haben jetzt musste ich nochmal ins Krankenhaus gehen, weil ich so Schmerzen hatte. Ich habe mich so gewehrt, ins Krankenhaus zu gehen, 3 Wochen lang. Aber es ging jetzt nicht mehr, ich musste jetzt rein. Ja. Und jetzt bin ich am letzten Freitag operiert worden. Da hat man das künstliche Hüftgelenk entfernt. Ja. Ich liege jetzt im Krankenhaus und bin auch wieder isoliert. Aha. Hab auch wieder den MRSA an verschiedenen Stellen. Also man hat das neue künstliche Gelenk wieder rausgenommen. Ist jetzt raus. Um was zu machen? Um die Wunde, die innen drin entstanden ist. Das heißt, die muss jetzt ausheilen. Ich verstehe. Das heißt, du liegst jetzt da im Krankenhaus ohne Hüftgelenk. Ja. Also mit einer Art Provisorium. Mit einem Provisorium. Mhm. Und muss dann irgendwann nochmal operiert werden, damit das neue Hüftgelenk wieder reinkommt. In 2-3 Monaten muss es dann nochmal operiert werden, weil das geheilt ist innen drin. Mein Gott, ist das eine schwerwiegende Geschichte. Ja, ist es auch. Alles wegen dieses Keims. Ja. Ja, und ich hatte auch die Schmerzen vor allen Dingen, die ich da hatte. Das war das Allerschlimmste. Ist der Haut, wie du es gerade beschrieben hast, der obere Hautbereich auch betroffen, dass es Vereiterungen gibt? Nein. Nein. Nein, oben nicht. Nein. Ich habe jetzt, ich hab jetzt wieder dieses Vakuum-Gerät anhängen. Das wird alle 2 Tage wird das gewechselt. Mhm. Und sobald da kein Wundsekret mehr rauskommt, kann ich nach Hause. Muss ich aber trotzdem noch 2-3 Monate im Rollstuhl, weil ich dieses Bein, das rechte Bein nicht belasten darf. Kann man denn ohne Hüftgelenk und mit einem Provisorium überhaupt zum Beispiel zur Toilette gehen? Ja, da muss ich muss dann im Rollstuhl fahren. Ich habe daheim sowieso schon Vorkehrungen getroffen letztes Jahr. Das hat mein Mann alles gemacht mit Haltegriffen und so. Mhm. Das geht. Das kann ich auch alleine machen. Wo überall im Körper, soweit man das weiß, ist bei dir der Keim? Ja, die haben an verschiedenen Stellen Abstriche gemacht, am Haaransatz zum Beispiel, in der Leiste, unter den Achseln, in den Achselhöhlen, dann im Rachen, in der Nase. Mhm. Also bei mir ist er jetzt im Moment nur in den Leisten festzustellen. Mhm. Was genau macht man denn jetzt gegen diesen Keim? Man hört ja immer, dass man kaum etwas tun kann, aber irgendwas kann man ja machen. Also wir haben jetzt heute, die Schwester kam heute rein und wir haben jetzt angefangen mit einer Eradikation, so heißt das. Das bedeutet? Das bedeutet, dass ich mich mit einer bestimmten Seife waschen muss, ja, von Kopf bis Fuß, auch jeden Tag die Haare damit waschen muss. Mhm. Dann bekomme ich eine Nasensalbe, bekomme eine Spülung zum Gurgeln, mhm, und muss jeden Tag, das Bett wird jeden Tag frisch bezogen, ich muss jeden Tag frische Wäsche anziehen, macht man ja sowieso. Mhm. Also es muss alles frisch sein, muss alles jeden Tag abgewaschen werden hier im Zimmer. Was macht man dann gegen die Vereiterung in der Wunde des Gelenks? Da ist jetzt in dieser Wunde ist ein Antibiotikum. Also es bei gibt, der Operation. Es gibt schon doch noch ein Antibiotikum, das dann eventuell helfen könnte. Ja, ich hoffe, dass das hilft. Mhm. Aber denn in der Wunde war der Keim nicht nachzuweisen. Mhm. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum die das Gelenk wieder rausgenommen haben. Weil das einfach nicht geheilt ist. Aber ich hatte es so verstanden, dass es nicht heilen konnte, weil eventuell dieser Bereich doch betroffen war zum Schluss dann. Ja, der war zwischendurch war der mal betroffen. Mhm. Dann jetzt war zum Schluss, jetzt beim letzten Mal ist aber nicht mehr nachzuweisen gewesen. Ja. Und dann hoffe ich, dass es so bleibt, ne? Ja, das heißt, wenn alles ganz optimal laufen würde, wann könntest du dein neues Gelenk bekommen? Schätzungsweise in 3-4 Monaten. 3-4 Monaten. Noch. Ja, das macht mir natürlich auch zu schaffen. Ja, natürlich. Das Schlimmste ist für mich, dass ich nicht selbstständig sein kann, dass ich fremdbestimmt bin. Du bist sehr auf fremde Hilfe und Pflege angewiesen. Ja, mein Mann macht. Der macht das daraus. Hilft mir dann dabei. Ich versuche natürlich auch hier im Krankenhaus alles so selbstständig wie möglich zu machen, aber du musst dir mal vorstellen, wenn du nur mit einem Bein gehen kannst, klar, und an Gehstöcken geht das auch nicht. Ja, ja, ja. Gehst da habe ich auch Angst zu fallen, ne? Ja, ja, natürlich, ja, ja. Gibt es so ein Schiebegestell vielleicht, wo du dich dran stützen kannst? So ein Roll? Ja, ich werde mir einen Rollstuhl besorgen. Ja, zu Hause. Genau. Ja, ja, einen richtig normalen Rollstuhl. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man, wenn man das jetzt einmal so erlebt hat und so intensiv erlebt hat wie du, dass man natürlich vor der nächsten Operation wieder Angst hat, dass man sich erneut den Keim holt. Ja, da habe ich natürlich auch Angst davor. Aber ich muss guten Mutes sein. Mhm. Es ist ja wirklich ein gesundheitspolitisches Problem in Deutschland. Ja. Und ich kann nicht verstehen, dass man es in Deutschland nicht in den Griff bekommt. Ja. In Holland hat man es wunderbar im Griff. Ja, da wird jeder direkt isoliert. Wenn ein Deutscher einen Autounfall hat, wird er direkt isoliert, weil er eventuell was einschleppen könnte. Mhm. In Deutschland kriegen sie es nicht gebacken. Und jedes Jahr sterben so und so viel, ich glaube, es ist eine Tausenderzahl. 40.000 haben ihn. Ja, unfassbar, unfassbar. Ja. Ja, also es sterben ganz viele Menschen und es erleiden ganz viele Menschen, die Gott sei Dank nicht sterben, schweres Leid und Qualen und Schmerzen daran. Ja, und auch dadurch, dass die Wunden auch nicht heilen. Genau. Ich habe noch nie offene Wunden gehabt am Körper. Das ist für mich auch das erste Mal. Ist man, wenn man diesen Keim einmal wirklich besiegt hat, ist man dann resistent dagegen? Weißt du das? Nein, das glaube ich nicht. Der kann immer wieder kommen, in anderer Variation. Wiedergekommen, man kann ihn wohl in Schach halten. Du musst dir das so vorstellen wie ein Herpes, den man so im Körper hat, der, wenn das Immunsystem nicht stabil genug ist, ja, dann bricht er aus. Oder wenn man krank ist oder schwach. Und alles ist nur eine Frage der Hygiene. Wäre die Hygiene optimal, wäre dieses Problem minimal. Ja, richtig, richtig, genau. Und Mensch, und natürlich muss man das Immunsystem stärken, das ist das A und O. Mhm. Cecilia, da bin ich jetzt dabei. Mensch, dann wünsche ich dir aber, dass du tapfer durchhältst. Ja, hoffentlich. Ich hatte heute auch schon einen schlimmen Tag. Du bist isoliert, ne, in dem Zimmer. Das heißt, ich darf auch nicht raus aus dem Zimmer. Dein Mann kann dich auch nicht besuchen. Doch, ich kann Besuch empfangen. Die müssen allerdings Mundschutz, Handschuhe und einen Kittel tragen. Naja, okay, das geht dann ja. Der will einen Kittel, ne? Ja. Doch, das geht. Hast du Sorge, dass das für deinen Mann zu belastend wird, wenn du zu Hause... Ja, habe ich ihm heute noch gesagt. Und was hat er geantwortet? Überhaupt nicht. Sehr gut. Also gar nicht. Ja. Der hat ja auch, letztes Jahr war ich ja auch schon 3 Monate im Rollstuhl. Mhm. Da hat er mich auch, da konnte ich noch nicht allein ins Bett gehen. Ja. Das werde ich jetzt wahrscheinlich aber können. Ja. Hat er geholfen? Ja, der hat mir alles gemacht. Also eine gute Ehe. Ja, Dann hält dir das auch aus und dann hast du auch einen guten Beistand. Ja. Sei froh, dass du ihn hast. Ja, da bin ich auch sehr. Na, wenn du jetzt alleine wärst, wäre es alles noch komplizierter. Ja, ich glaube, dann müsste ich in ein Altenheim oder. Irgend sowas, ja. Ja. Ja. Ja. Also Cecilia, ich höre so an der Stimme, dass du schon eine tapfere Frau bist und die auch optimistisch ist. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Dass die ganze Sache so schnell wie möglich und sehr gut über die Bühne geht. Ja, das wünsche ich mir auch. Alles Gute. Ja, danke schön. Gerne, danke, Cecilia. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. So erreicht ihr uns, wenn ihr gerne hier mit mir reden wollt. Und hier ist der Alexander und Alexander ist 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Alexander, was geht's bei dir? Mir geht's eigentlich darum, dass ich jetzt vor einem Monat ungefähr auf einer Flirtline gewesen bin, die man auch sehr, sehr oft im Fernsehen sieht und angepriesen wird. Und ich muss sagen, dazu 3 Tage habe ich mir Lug und Trug reintun müssen. Was heißt müssen? Aber ich habe es einfach mal nicht erst nicht geglaubt und ich war noch nie auf so einem Ding. Was geht da ab? Ist das eine Flirtline, also wo man flirten kann, Leute kennenlernen kann? Ja, ganz genau. Was war da Lug und Trug? Also Lug und Trug aus dem folgenden Grund: Man sieht immer im Fernsehen eine bestimmte Nummer, die ich jetzt hier nicht nennen darf oder möchte oder wie auch immer. Ja. Und dann gibt es eine Nummer für Frauen, die ist kostenlos. Sehr ungerecht. Und auf jeden Fall ist es so, die Männer bezahlen 14 Cent die Minute. Jetzt kannst du das mal ausrechnen. 3 Tage oder 3 Nächte drauf gewesen, weil man sich ja die Hoffnung macht irgendwo, dass man einen netten Menschen kennenlernt. Mhm. Also man ruft da an. Richtig. Und wie geht das? Wie wird man dann weiter verwiesen oder wie geht das? Also dann wird erstmal dir ein Code übersendet. Ja. Also sprich, wo du dann selber mit auf die Flirtline kommst. Dann kriegst du einen PIN-Code, damit kannst du deine Mailbox abhören und man kann sich Nachrichten hin und her versenden. Achso, das ist aber nicht so, dass man da auf so eine Telefonline kommt und da sind ganz viele Leute gleichzeitig, mit denen man irgendwie reden kann. So geht das nicht. Nein. Du sprichst ein Intro ein. Ja. Also du sagst, ich komme da und daher, ich bin so und so alt. Und je interessanter du das machst natürlich, umso mehr kriegst du irgendwelche Leute, die dir dann antworten wollen. Oder du kannst auch da eine Taste drücken und kannst dann versuchen, mit denen sofort ein Live-Gespräch zu bekommen. So, jetzt hast du, vor einem Monat bin ich draufgegangen und habe extrem viel Lug und Trug da erlebt. Was denn zum Beispiel? Ja, ganz einfach, dass wenn du merktest, dass du, also die merken ganz genau, dass du aus deiner Region draufgingst. Mhm. Erst hast du, sag ich mal, nicht Bescheid gesagt, also dann hast du gesagt, ich komme aus NRW oder was. Mhm. Und dann wurde angefragt, ja, wo kommst du denn her aus NRW? Wer fragt das an? Ja, also die Damen, die dort anrufen, also sprich Leute, die kostenlos dort anrufen können, also Damen. Ja. Aber in Wirklichkeit sind es Frauen, die von dieser Line sind, die wollen dann rauskriegen, aus welcher Region kommst du, was hast du für Vorlieben, wie ist es aufgestellt mit dir, und dann gaukeln sie dir nachher, dann werden irgendwelche professionellen Frauen auf die Line geschickt, und weil sie ja aus deiner Region keinen haben oder mit dem du Kontakt aufnehmen kannst, und somit schicken sie dir eine professionelle aus Bann, zum Beispiel kommt das dann aus deiner Region neben dir, wo du wohnst, und du merkst es daran, dass sie überhaupt gar keine Ahnung haben. Sie geben vor, dass sie direkt aus dem Nachbarort kommen. Und sie verwickeln dich dann in ein langes Gespräch, und je länger du sprichst, desto mehr verdient die Line daran. Ja, richtig. Und letztendlich ist es alles Fake, alles Lug und Trug. Alexander, mich wundert das nicht, was du da erzählst. Warum machst du denn das? Ganz einfach. Ich habe also gedacht, auf dieser Line könnte man irgendwie noch eine feste Beziehung kennenlernen oder halt eben auch... Ja, also ich wäre da grundsätzlich skeptisch. Offensichtlich ist das eine sehr prominente Line. Wir wollen sie aber bitte nicht nennen. Nein, nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Sodass du da besonders enttäuscht bist. Ich werde immer, immer vorsichtig und würde denken, da, das meiste ist ja eh verlogen. Nur weißt du, was das Schlimme ist? Wenn man dann auf dieser Line ist, dann kennt man nachher die Stimmen von den Professionellen nachher ziemlich raus. Ja, also das ja. Dann schon das Erste. Und das Zweite ist, wenn man dann halt eben bei der Firma anruft und sich beschwert, dann wird natürlich ganz klar abgestritten, nein, es sind keine Professionellen, es sind alles nur Frauen aus der Umgebung oder was weiß ich nicht, irgendwo. Es wird völlig abgestritten. Du suchst also eine Frau? Ja. Ganz genau, aber aus meiner Umgebung, wenn es geht, in der Nähe. Seit wann bist du schon auf der Suche? Seit 2 Jahren wieder. Ah ja. Wieder. Und gehst du auch so die altmodisch konventionellen Wege, dass du vielleicht irgendwie in der Disco, in der Kneipe, in der Bar jemanden kennenlernen? Ja, da bin ich auch eigentlich unterwegs, aber das sind alles meistens Sachen, da sind ja viele dann vergeben oder was. Ne? Also ist ja auch in dem Alter mit 43, muss man sagen, da fängt es ja an, schon schwierig zu werden. Richtig. Ne? Das ist nicht mehr so leicht wie mit 23, da gehst du in die Disse und hast schnell jemanden kennengelernt. Ganz genau. Aber so in unserem Alter, sag ich mal, also, so 43, genau. Die alten Leute müssen dann auf Lines gehen und sich da verarschen lassen. So. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt einfach nur mal den Leuten die Augen öffnen. Sehr gut. Wie das aussieht da. Ja. Ich hoffe, es haben viele Leute gehört. Ja. Aber auf der Damenseite, es ist ja auch teilweise hast du auch mal Frauen dabei, die wirklich da angerufen haben. Und die auch wirklich privat drauf sind. Also das muss man auch dazu sagen. Wird es sicherlich auch geben. Und es gibt auch wie da wahrscheinlich auch seriöse Sachen, relativ seriöse Sachen, wie im Internet auch. Und so, Alexander, die Warnung ist angekommen. Alles klar. Wir wünschen dir bald einen heißen Feger. Jetzt habe ich aber noch eine ganz kurze Bitte an dich. Ja, gerne. Tu mir mal einen Gefallen und frag mal in deiner Redaktion nach. Ich habe nämlich schon 2-3 Mal angerufen und ich wollte mich eigentlich mal mit dir treffen, weil ich habe noch was ganz Brisantes dir zu erzählen. Aber da wollte ich mich mit dir treffen. Ich möchte das nicht, sag ich mal, über die Redaktion oder irgendwie. Weißt du, einfach mal in deiner Redaktion nach, die wissen dann schon, worum es geht. Ja, wobei ich dir gleich da etwas zu sagen möchte. Der Wunsch wird oft an uns herangetragen. Ja. Ich sage da in der Regel nein. Wenn ich das einmal mache, dann bin ich mich nur noch am Treffen mit Leuten. Da bitte ich einfach um Verständnis. Aber du hast irgendwas hier hinterlassen, du machst mich jetzt neugierig, wir werden gleich mal drüber sprechen. Frag einfach nochmal nach. Okay. Es ist also ganz explosiv. Okay. Und deswegen, wie gesagt, bitte frag. Ich höre es mir gleich mal an. Alles klar. Danke. Ciao. Gut, Alexander. Ciao. Tschüss. So, liebe Leute, ich möchte euch unser Thema sagen diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema: Ich habe Angst vor diesem Tag. Gibt es in absehbarer Zeit bei euch in eurem Leben einen Tag, vor dem ihr euch besonders fürchtet? Das könnte zum Beispiel ein Gerichtstermin sein, ein Arzttermin, es könnte der Besuch von jemandem sein, es kann eine Beerdigung sein, es kann vielleicht auch der eigene Tod sein, den man erwartet, weil man sehr schwer krank ist. Ich habe Angst vor diesem Tag. Das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, meldet euch über Mail schon mal, domian@wdr.de oder gerne dann auch Mittwoch vor der Sendung. Heute, wie immer, montags freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt zu jedem Thema anrufen. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Kerstin. Und die ist 50. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Kerstin. Was ist dein Thema? Hallo, also ja, ist ziemlich brisant, weil mein Mann ist im letzten Jahr an Krebs gestorben. Ja. Und ich habe dann irgendwann mal jemanden kennengelernt, ohne zu wissen, dass er auch Krebs hat. Dass er auch Krebs hat? Ja. Mhm. Und er hat jetzt Plasmazytose und der Krebs ist wieder ausgebrochen. Das heißt, du hast einen neuen Partner jetzt? Du bist mit diesem Mann zusammen? Nein. Also ich habe jemanden kennengelernt. Neuen Partner habe ich nicht. Ja, ich wollte es hier so ein bisschen deuten. Also du hast jemanden kennengelernt, aber ihr seid noch nicht irgendwie verpartnert. Nein, wir sind kein Paar. Also wir kennen uns und wir... Ja gut, wir sind doch verliebt ineinander, aber... Ja, wie lange kennt ihr euch jetzt? 4 Monate. 4 Monate. Mhm. Und dieser Mann ist auch an Krebs erkrankt. Mhm. Ist es derselbe Krebs, den dein verstorbener Mann hatte? Nein. Ich hatte es gerade, da war eine Störung in der Leitung, nicht verstanden. An welchem Krebs der jetzige Bekannte erkrankt ist? Also er hat Plasmazytose und mein Mann ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Du erklärst uns, was das ist. Plasmazytose ist Knochenkrebs. Knochenkrebs. Ein halber. Mhm. Hast du das von Anfang gewusst? Ich ja. Wie? Also ganz am Anfang nicht, aber er hat es mir dann irgendwann mal, weil ich dachte immer, er hätte, weil es um Rückenmark ging, ja. Ich habe immer gedacht, er hätte einen Unfall gehabt. Mhm. Dann habe ich ihn mal gefragt und er hat gesagt, nee, er hat Krebs. Ja. Wie hast du das empfunden, als er dir das dann sagte? Du hast deinen Mann vor einem Jahr verloren an Krebs und... Als er es mir gesagt hat, war das erst 2 Monate her und da habe ich das alles noch ganz weit weggeschoben, weil ich ja nicht wusste, dass wir mal irgendwann ein Paar wären. Mhm. Mhm. Und wir konnten uns gut unterhalten und wir wussten, worüber wir sprechen. Also das ging auch eine ganze Weile gut. Ja, in welchem Rahmen habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Auf Arbeit. Ach so. Mhm. Mit Arbeitskollegen. Ah ja. Mhm. Die Erkrankung deines, ich nenne ihn jetzt mal deinen Freund, auch wenn das noch nicht so ganz klar ist, die Verhältnisse dieses neuen Mannes, ist die so weit fortgeschritten, dass sie sehr wahrscheinlich tödlich verlaufen wird? Ja, es ist so weit fortgeschritten, dass er wieder Chemotherapie machen muss. Und Stammzellen, Pflanzung, ne? Also das ist so ein Prozess und ich habe mich eine Weile dagegen geweigert, mir das im Internet durchzulesen. Mhm. Hab's dann aber doch gemacht und da habe ich dann natürlich auch gelesen, was ich eigentlich nicht lesen wollte. Mhm. Heißt das denn, dass eine realistische Chance der Heilung besteht? Ja, natürlich, aber naja, die ist minimal. Also die Heilungschancen sind 50-50. 20-50? 50-50. 50-50, na immerhin. Ja, genau, das habe ich auch gesagt. Also darüber war ich eigentlich hoch erfreut. Also es war... Generell, aber ist es für dich ein Problem, dass du nun, ich sag mal, wieder mit einem Mann zusammen bist, der so schwer krank ist? Ja. Wie lange war dein verstorbener Ehemann erkrankt gewesen? Ein Jahr. Hm. Mhm. Das weiß dein neuer Freund, das... Das weiß das. Ja. Ist das so eine Irritation, dass du sogar mit dem Gedanken gespielt hast oder spielst, ihn zu verlassen deshalb? Mhm. Ja. Bitte? Ja, genau. Darum geht's ja gerade. Mhm. Ja, ich frag's mal. Ja, ich wollte und ist natürlich zu spät. Also zu viel Gefühl im Spiel und... Mhm. Warum würdest du ihn eventuell verlassen wollen? Na, ich könnte ihn nochmal ertragen. Mhm. Das weiß er aber auch. Also er hat selbst auch geäußert, also er würde mir das nicht nochmal zumuten wollen. Mhm. Aber da habe ich ihm auch irgendwann mal gesagt, dafür ist es jetzt zu spät. Also die Entscheidung kann ich jetzt nicht treffen. Also kann ich ja nicht sagen, also ich verlasse dich jetzt, weil jetzt ist die Krankheit ausgebrochen. Und du hast das gerade, glaube ich, selbst gebraucht, das Wort. Du bist in diesen Mann verliebt. Mhm. Der Mann ist in dich auch verliebt. Ja. Mhm. Wie oft seht ihr euch? Wenig. Wenig? Mhm. Seht ihr euch nicht zwangsläufig auf der Arbeit? Täglich? Nein, er ist EU-Rentner. Ach so, er ist aufgrund der Erkrankung jetzt aus der Arbeit raus. Mhm, genau, er arbeitet nur teilweise und dann ganz wenig. Und wie oft seht ihr euch? Ach, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also er lebt in einer Beziehung. Wir sind kein Paar so in dem Sinn. Er lebt in der Beziehung. Mhm. Macht das Ganze noch komplizierter. Natürlich. Mhm. Wie sieht er das denn? Will er in der Beziehung bleiben? Ja, das Problem ist, wenn wir darüber sprechen, dass ich das nicht will. Du willst, dass er nicht in der Beziehung bleibt. Du willst, dass er rausgeht. Also ich würde mir schon wünschen, dass ich trennt, aber ich möchte auch nicht. Nein, ich will keine dauerhafte Beziehung. Also das ist das Problem. Also du willst nicht dauerhaft das fünfte Rad im Wagen sein. Um es mal böse auszudrücken. Ja, natürlich, das auf keinen Fall. Aber er möchte eine klare Antwort und die kann ich ihm nicht geben. Also er möchte von mir wissen, wie ich zu ihm stehe. Also ich habe ihm schon gesagt, wie ich zu ihm stehe, aber ich weiß nicht, ob ich eine feste Beziehung möchte. Und das ist aber unabhängig von seiner Krankheit. Okay, dann machst du es ihm mal wirklich sehr schwer. Na sicher, aber du kannst sehr leicht. Okay, also er kann sich ja trennen und gleiche Verhältnisse schaffen, dann wäre es natürlich leichter. Okay, aber rein theoretisch könntest du ja auch sagen, dieser Mann liegt mir so sehr am Herzen, ich möchte eigentlich mit ihm richtig zusammen sein. Das wäre eine Haltung. Das habe ich letzte Woche gemacht. Und was hat er darauf gesagt? Ja, was hat er gesagt? Also bevor ich ihm gesagt habe, hat er mir verschwiegen, dass seine Krankheit wieder ausgebrochen ist. Und das war alles so. Dennoch, er muss dir ja signalisieren, wie ist das in seiner Beziehung? Ist das eigentlich ganz noch okay oder ist es völlig ausgebrannt? Ja, es ist schon ausgebrannt, aber das Drumherum ist natürlich die Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende. Und was ist das Drumherum? Na, da, wo er lebt. Und ich habe eigentlich die Einstellung, ich würde ihn niemals irgendwie belasten jetzt in der Situation, weil ich habe es gerade erlebt, ich weiß, welchen Halt ich meinem Mann gegeben habe. Ja. Das heißt, du hättest Angst, ihn unter Druck zu setzen. Genau. Mhm. Und ich habe gesagt, ich nehme ihm die Entscheidung nicht ab, er muss es selbst entscheiden. Mhm. Aber du hast Angst, ihn unter Druck zu setzen, was man ja auch verstehen kann. Einerseits. Ja. Andererseits aber, möchtest du auch nicht jetzt auf Dauer so nur die Geliebte sein? Habe ich das richtig verstanden? Ja, sicher. Natürlich. Aber ich würde auf ihn nutzen. Also ich würde verzichten. Du würdest verzichten? Mhm. Auf ihn verzichten? Ja. Also das ist aber sehr kompliziert alles. Ja, ich würde jetzt nicht seelisch so viel Druck auf ihn ausüben, dass ihn das so, wenn er, okay, wenn er zu dir sagt, Kerstin, ich krieg das irgendwie nicht gebacken, meine schwere Erkrankung und jetzt auch noch Trennung von zu Hause, lass uns doch verbunden sein, aber ich möchte meine Frau nicht verlassen. Was sagst du dann? Das haben wir doch schon probiert. Mit welchem Erfolg? Das haben wir schon mal durch und es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. So, was bleibt als Alternative übrig? Nein, die Alternative wäre, dass ich die Konsequente bin. Dass du sagst, weil ich gehe. Er würde konsequent sein. Mhm. Frage ist, würdest du ihm dann nicht auch sehr große Traurigkeit zufügen, die für seine Erkrankung nicht gut ist? Frage ich. Ja, aber vielleicht für kürzere Zeit. Also Okay, also Variante wäre wahrscheinlich schmerzhafter. Okay, diese Konstellation, die funktioniert nicht, das so laufen zu lassen wie bisher. Das geht nicht. Mm-mm. Das möchtest Nein, du auf nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auch für mich nicht. Mhm. Gut, dann gibt es ja nur. Ich habe am Anfang gesagt, du bist sicher, weil mir passiert sowas nicht zweimal im Leben. Was passiert dir nicht zweimal im Leben? Mhm. Also ich habe immer gesagt, bei mir bist du sicher, weil mir passiert es wahrscheinlich nicht zweimal im Leben. Dass es sowas so hart ist. Ja, Kerstin, das ist natürlich eine verfahrene Situation. Letztendlich setzt du ihn schon in gewisser Weise unter Druck. Entweder setzt du ihn unter Druck, komm zu mir, oder du setzt ihn unter Druck, indem du sagst, ich gehe. Nein, ich setze ihn überhaupt nicht unter Druck. Naja, aber wenn du gehst, dann ist es für ihn schlimm. Nein, das sage ich ja gar nicht. Ja, aber du hast gerade gesagt, musst du eine Entscheidung treffen, hast du gesagt. Nein, ich habe gesagt, ich werde für ihn die Entscheidung nicht treffen. Ich habe gesagt, Kostin, was hast du gesagt? Du würdest für ihn? Niemals eine Entscheidung treffen. Also ich würde ihn niemals unter Druck setzen. Ich würde niemals seiner Frau sagen, dass wir ein Verhältnis haben. Nein, aber du hast auch gerade gesagt, es geht nicht so weiter wie bisher. Ja, für mich nicht. Ja, für dich. Wir reden ja über dich jetzt. Also was passiert? Ich weiß es nicht. Du magst, ne? Wir kommen immer an den Punkt, dass irgendwas, was entschieden werden muss, was traurig ist oder was schwierig ist, was kompliziert ist. Es ist wirklich ein schwieriger Fall, weil der Mann so schwer krank ist und du hast die Nervenbelastung gerade hinter dir mit deinem verstorbenen Mann. Das ist in der Tat kompliziert. Ich finde es wirklich... Ich will auch nicht, dass er irgendwie belastet wird. Mhm. Er soll sich konzentrieren, er soll einfach nur überleben. Dann will ich dir mal sagen, dann, wenn du das so siehst und du das schaffen könntest, dann lass es doch mal noch eine Weile so laufen. In der Hoffnung, dass er gesund wird und er dann mehr Stärke hat, auch zu entscheiden, was er nun will. Und wenn ich? Bitte? Und wenn nicht? Wenn nicht was? Und wenn er nicht gesund bleibt? Ja, Kerstin. Den Gedanke denkst du ja auch ständig, was auch verständlich ist. Ja, sicher. Aber wenn man 50-50 Chance hat, muss man natürlich, finde ich, an die 50% Positivem denken. Das ist ja viel, 50% Hoffnung. Kerstin, das ist wirklich sehr vertrackt. Ich möchte gerne, dass wir im Hintergrund uns ein bisschen ausführlicher mit dir beschäftigen. Ja? Dann kannst du dich jetzt erstmal ein bisschen aus... Dann kannst du dich jetzt mal erst ein bisschen mal durchatmen. Legst du auf und wir melden uns gleich nochmal und dann gehen wir im Hintergrund nochmal das in Ruhe an, okay? Ja, okay. Sehr gerne, Kerstin. Dann legst du bitte auf und du wirst gleich von uns angerufen. Ja, danke. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Pascal ist hier. Pascal ist 38, guten Morgen. Hallo, Domian, grüß dich. Pascal, schönen guten Morgen. Um was geht's? Guten Morgen. Ich wollte eigentlich anrufen und wollte mal erzählen oder die Leute einfach auch ein bisschen warnen. Und zwar geht es um die Eifersucht in der Beziehung. Bist du eifersüchtig? Ja. Sehr? Ja, doch schon eigentlich. Ja. War ich früher nie, aber jetzt bin ich es geworden, die letzten 3 Jahre. Erzähl mal, was ist da los? Du bist also befreundet im Moment, hast eine Freundin oder Frau? Nein, nicht mehr zusammen, seit Dezember. Ah, wegen der Eifersucht? Ich denke auch, da war ein anderer Mann im Spiel oder ist ein anderer Mann im Spiel, aber auch viel wegen der Eifersucht. Was hast du denn gemacht aus Eifersucht? Oh, ich habe alles Mögliche gemacht. Also ich habe sie kontrolliert. Wie? Also es fing an, wo wir so ungefähr ein halbes Jahr zusammen waren. Mhm. Da habe ich einen Ex-Freund von ihr, irgendwie hat er mich kontaktiert mal und hat geschrieben, passt bloß auf bei ihr und ja, dann habe ich ein bisschen mal, weil ich war früher nicht eifersüchtig, habe ich mal ein bisschen nachgeschaut und im Internet recherchiert und ja, bin da irgendwie dann ein bisschen fündig auch geworden, dass ich da bei mehrere Portale angemeldet war und wir haben aber zu Anfang der Beziehung gesagt, wir melden uns bei diesem und jenen ab. Mhm. Ja, sie hatte dann immer noch einen guten Freund, wie sie eigentlich auch immer nur die ganze 3 Jahre, wo man zusammen war, gesagt hat, das wäre nur ein guter Freund. Mhm. Zu dem sie dann immer gut Kontakt hatte, er auch auf sie. Und das war aber ein ehemaliger Lover von ihr? Nee, aber sie hatten mal ein bisschen was miteinander, gingen öfters weg miteinander, aber ich war immer auf ihn eifersüchtig, ja? Ja, also du hast sie kontrolliert, was hast du noch gemacht? Ja, ich habe dann so nach einem halben Dreiviertel habe ich dann mal so diverse Programme auf dem Computer installiert, um an die Passwörter ranzukommen. Mhm. Hat er sich dann auch mal von zu Hause aus, weil wir ja nicht zusammen gewohnt haben oder sie wollte auch nie zusammenziehen, dass ich da auch mal schauen kann, was da draus wird oder was da geht. Das ist schon krass, ne? Das ist schon kriminell, sozusagen. Ja, ja. Das ist richtig. Konntest du denn ihr nachweisen, dass da was passiert? Ja, ich habe das dann immer ein bisschen verschönigt, glaube ich. Ich habe Unterhaltungen gelesen, wo sie geschrieben haben, wo er geschrieben hat, ich gehe jetzt duschen. Und dann hat sie geschrieben, wenn ich allein dusche, ist bei mir viel unter der Dusche los. Ja, ich habe das vielleicht ein bisschen, oder ich habe sie dann auch mal darauf angesprochen, nachdem das dann auch aufgeflogen ist beim ersten oder zweiten Mal. Und sie hat dann gesagt, ja, wir schreiben immer so Blödsinn, das ist nur Spaß, ja. Mhm. Sag mal, das ist aufgeflogen, dass du heimlich sie da beobachtet hast im Internet. Ja, richtig. Wie ist das aufgeflogen? Ach, wie ist das nochmals aufgeflogen? Ja klar, weil ich hier natürlich, ich habe die Chatunterhaltung, ich habe ihr das dann im ersten Mal gesagt. Ne? Ach so, aber dann musste doch aus, da wäre ich aus allen Wolken gefallen und hätte wirklich da großes Theater gemacht, wenn mir jemand so nachspionieren würde und so wenig Vertrauen zu mir hätte. Wie hat sie denn da reagiert drauf? Ja, genauso auch wie du sagst, ja. Ja. Aber ich sage mal so, es war auch nicht ganz unberechtigt, ja, weil sie hat jeden Tag doch mal ihr Skype oder MSN angemacht und ich habe die Zeiten gesehen, wo sie reingegangen ist, um mit der Person wieder zu chatten. Sie hat dann wirklich lieber in Kauf genommen, dass wir uns nicht sehen, ja, nur um mit der Person zu chatten. Konntest du ihr irgendwas in der Zeit konkret nachweisen, dass sie etwas mit einem Mann angefangen hat? Nein. Nein. Was hast du außer diesen beiden, du hast schon beide Sachen jetzt genannt, was hast du noch gemacht? Wie hast du sie noch kontrolliert? Ich habe dann natürlich auch versucht, so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen, ja. Mhm. Dass sie nicht irgendwo anders hingehen kann oder sonst irgendwie was unternehmen kann, ja. Habe sie natürlich auch eingeengt irgendwo durch das, ist mir schon klar. Ja gut, ich muss sagen, das Ganze hat mich dann auch total mich belastet, ja, in meiner Arbeit, zu meiner Tochter oder ja zur Familie. Es sind alle, zu ganzen Freunden, es sind alle. Ich habe alles abbrechen lassen, ja. Für mich gab es nur noch eins, ja, die Frau. Du hast ein Kind, aber nicht mit dieser Frau. Nee, das ist schon der Ex-Freundin, ja. Und du hast dein Kind vernachlässigt, weil du so eifersüchtig auf diese Frau warst. Richtig. Und die Zeit, das ist natürlich auch schon sehr bedenkenswertwürdig. Bedenkenswürdig. Ja, um es neutral zu sagen, ja. Mhm. Richtig, ja. Und ich sag ja, ich habe das auch jetzt gut, wir sind jetzt seit 10 Wochen getrennt und ich denke auch mal, dass das für immer jetzt ist, weil sie hat ja eh einen anderen und es ist auch gut so. Gut, ich stehe jetzt halt da und kann jetzt viel nachdenken, ja, weil ich habe auch die Arbeit verloren dann. Du hast die Arbeit verloren? Ich habe die Arbeit auch verloren, ja, im Dezember. Aber das hat damit keinen Zusammenhang? Doch, sicherlich, weil ich sage mal so, ich konnte ja dann auch praktisch, ich habe dann mit ihr telefoniert von der Arbeit aus oder habe gar keine Ruhe in der Arbeit gehabt, ja. Jetzt wird mir die Tragweite erst allmählich klar. Du hast so harmlos für ihn angefangen, aber du vernachlässigst dein eigenes Kind. Du fliegst aus deiner Arbeit raus, weil du so viel telefoniert hast mit deiner Frau, um sie auch zu kontrollieren durch das Telefonieren. Auch, ja. Was hast du beruflich gemacht? Ich bin Industriemechaniker. Ja. Aber das muss ja dann schon sehr heftig gewesen sein, dass dein Chef gesagt hat, hier, jetzt, Schuss. Du musst ja erstmal einen Warnschuss gekriegt haben, oder? Ja, es gab auch Abmahnungen, also bei uns allgemein wegen Telefonieren auf der Arbeit, ja. Durch das, dass wir in Schicht arbeiten, war das in der Nachtschicht nicht ganz so schlimm, ja, dass sich da jemand von den Chefs oder so irgendwo sieht, ja. Es war auch so, ich habe auch während der Arbeit, wenn ich gearbeitet habe, ich war mit den Gedanken gar nicht bei der Arbeit. Ich habe nur gedacht, jetzt chattet sie vielleicht über Facebook oder irgendwas mit ihm. Und hast nicht gut gearbeitet? Ja, ich habe es immer so gut versucht wie möglich, aber ja, das war dann nichts. Du bist 38 Jahre alt. Ja. Hattest vor dieser Beziehung sicher auch schon andere Beziehungen. Natürlich, du hast ja ein Kind, wie du gerade gesagt hast. Kennst du dich so aus anderen Beziehungen oder ist das zum ersten Mal so aufgetreten? Das ist das erste Mal so. Welche Erklärung hast du dafür? Ich denke mal, ich habe mich da irgendwo in eine Lage reinboxiert, wo ich eigentlich ja nicht mehr meiner Herr war, ja. Ja, ja klar, aber warum macht man das? Wenn man sogar, wie alt ist dein Kind? Meine Tochter wurde 10. 10, das heißt, die weiß, das hat das richtig mitbekommen. Die ist nicht 2, wo man das vielleicht noch nicht so mitgekriegt hat, aber die ist 10. Die hat gemerkt, mein Papa ist nicht mehr so oft für mich da. Ja. Wie hast du dem Kind das erklärt? Was heißt erklärt? Gar nicht. Doch, ich habe schon mit ihr drüber geredet und habe gesagt, dem Papa geht's nicht gut. Und sie hat mich dann immer ein bisschen getröstet, aber... Gut, wir sehen uns ja eh nur alle 2 Wochen, also jedes zweite Wochenende. Ich habe da aber auch meine Schuldgefühle ihr gegenüber, dass ich sie so an zweite oder dritte Stelle oder zweite Stelle gesetzt habe. Ja, und zu Recht, finde ich. Zu Recht. Ja, zu Recht. Ja. So, arbeitslos bist du nun auch, was ja nun auch schlimm, sehr schlimm ist, wegen so einer Sache. Ja, Ja, und ich sage ja, ich habe doch mal so auch gut verdient, monatlich. Mhm. Aber mir ging dann nur noch, ich habe früher die Wahrsagerin angerufen, das weiß ich von ihr, sie hatte einmal auch bei Wahrsagerin angerufen und dann habe ich da mal geguckt im Internet und hey, dann sind locker 500 Euro im Monat für Wahrsagerin draufgegangen, ja, weil ich immer wieder die Bestätigung haben musste, schau mir mal in die Karten, ist da niemand, ist dann jemand anders. Also, sie hat die Wahrsagerin angerufen und du auch? Oder wie? Ja, sie hat es dann gelassen, aber ich weiß es durch das, dass ich auch... Da bin ich ja froh, dass du heute keine Wahrsagerin angerufen hast, sondern mich hier. Ja, ich wollte dich schon mal anrufen. Ist auch wesentlich weniger. Ja. Um nicht zu sagen, es kostet nichts. Genau. Mensch, Pascal, da wäre ich jetzt, wenn ich du wäre, sehr, sehr, sehr, sehr verunsichert, was meine eigene Person anbelangt. Ja. Ne? Wenn einmal so etwas so massiv auftritt, muss man ja sehr begründet fragen, woher kommt das, wenn ich vorher ein anderer Typ war. Mhm. Und du hast ganz viel dir jetzt kaputt gemacht dadurch. Mhm. Richtig. Gut, ich meine, ich muss dazu sagen, mit der Mutter von meiner Tochter war ich 9 Jahre zusammen. Sie hat mich betrogen, ja. Mhm. 3-4 Monate lang mit einem und mit dem ist jetzt heute noch zusammen. Ich kann das verstehen, dass man dann skeptisch wird und dass man vorsichtiger wird, aber man darf nicht hysterisch werden und du bist hysterisch geworden. Richtig. Das ist vielleicht das richtige Wort, hysterisch, ja. So, und nu? Wie geht's jetzt weiter? Ja gut, ich meine, ich war jetzt die letzten 5-6 Wochen total unten, ja. Also bei mir geht's irgendwo auch nicht mehr tiefer, ja. Das sind Sachen mit, okay, dass da vom Gerichtsvollzieher und dieses und jenes und kein Job und... Die ganzen Sachen kommen hinzu, ja. Ja, kommt alles noch mit dazu, der Ärger und so. Nur meine Eltern, die wissen auch nicht alles so ganz genau, weil die würden auch aus allen Wolken fallen, ja. Mhm. Ich würde dir vorschlagen, dass du, das muss jetzt keine große Psychotherapie sein, aber ich würde dir wirklich eine Beratung, ich weiß nicht wie oft, eine mehrmalige Beratung von einem Fachmann sehr ans Herz legen. Um einfach mal ein bisschen über dich mehr und mit professioneller Begleitung nachzudenken. Damit dir das nicht wieder passiert und damit du jetzt wieder ein bisschen mehr so auch seelisch auf die Beine kommst. Mhm. Mein Psychologe heute Nacht heißt Inga. Ja. Und ich schlage vor, dass er dich jetzt anruft und er kann dir Tipps geben, was du am besten und am effektivsten und am schnellsten auch tun kannst. Oh ja, ich finde, du musst was machen. Richtig, ja. Das Problembewusstsein ist ja schon da, das merke ich ja. Du sagst das ja mit großen Schuldgefühlen auch. Richtig, ich habe den Anruf jetzt nicht gemacht, irgendwie jetzt in der Hoffnung, meine Ex-Freundin schaut dazu, sicher nicht, oder um sie zurückzugewinnen. Ich meine, ich weiß, das Ding ist durch, ja. Ja. Bloß jetzt stehe ich halt hier und ich muss irgendwo wieder nach oben kommen. Genau, darum geht es. Genau so, darum geht es und dass du aus den gemachten Fehlern lernst. Richtig, auch darum genau. Geht es. Ja, so. Ja. Pascal legt auf. Ja? Und wird dann von Inga sofort oder nach ein paar Minuten angerufen. Das wäre super, Domian. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich bei dir. Einen schönen Gerne. Abend. Ja. Dir auch. Tschüss. 1.43 Uhr haben wir. Und hier ist Irmgard. Und Irmgard ist 47. Guten Morgen, Irmgard. Guten Morgen, Domian. Um was geht's? Ich könnte eigentlich anknüpfen an den Vorredner. Und zwar möchte ich über meinen Mann reden. Ja. Ich habe irgendwann, als ich jung war, festgestellt, dass ich devot Maso bin. Ja. Ich bin 47, also ich komme vom Land. Bis ich das mal kapiert habe, was ich bin, war ich 20, hatte ein Kind und... Naja, immerhin, mit 20 ist schon kapiert zu haben, ist schon recht früh. Manche brauchen das... Ich schon mit 14, was ich bin, aber nicht einzuordnen, was es ist. Ach so. Mhm. Und bis ich da mal hintergekommen bin, war ich halt gut und wohl verheiratet und hatte Kinder. Mhm. Und irgendwann im Lauf der Ehe, dann ist mir klar geworden, ich muss das ausleben. Mhm. Das geht nicht anders. Also in der Ehe gab es den normalen Blümchensex? Das ganz normale halt. Und irgendwann bin ich auch darüber psychisch krank geworden, bin in Reha gewesen, habe das meinem Mann auch gesagt. Ich sag mal, wenn du das nicht anfängst, irgendwie dominanter zu werden, geht unsere Ehe kaputt. Ja, wie hat er darauf reagiert? Ja, mache ich. Mache ich? Genau. Ja, das kriege ich hin. Aber dann kam genau das Gegenteil. Ich brauchte nur denken, ach, ich hätte gern jetzt einen Kaffee oder dies oder jenes. Mhm. Dann wurde mir das gebracht. Mhm. Er ist also in die ganz entgegengesetzte Rolle geschlüpft. Genau, das ist nicht gerade dominant. Er hätte sagen sollen, hol mir einen Kaffee. Ja. Das hätte dir gefallen, ne? Ja, natürlich. Aber er ist genau in die andere Rolle geschlüpft. Verstehe. Ja, das Ende vom Lied war dann halt wieder, dass ich dann irgendwann mal so vor zweieinhalb Jahren für mich beschlossen habe, nein, ich will das ausleben. Ach, du bist jetzt bis vor zweieinhalb Jahren mit deinem Mann zusammen gewesen? Mhm, wir hatten ja zum letzten Jahr Silberhochzeit. Ja. Und dann habe ich das für mich beschlossen, ich will und muss das ausleben. Ja. Ich möchte nicht mit 70 in einem Schaukelstuhl sitzen und weinen, es nie gelebt zu haben. Bist du mit deinem Mann noch zusammen? Nein. Nein. Das ist dann hin und her und er hat dann gesagt, okay, er probiert das und das kann man nicht. Man kann nicht dominant sein. Nein. Das kann man nicht lernen. Nein. Das kann man auch nicht spielen. Das muss man sein oder man ist es. Man ist es oder man ist es nicht. Nein, wir haben das dann mal probiert und es gibt dann so sexuelle Wünsche, die auch er hatte, die ich im Laufe der Ehe erfüllt habe und er meinte dann, so und jetzt bestimme ich und jetzt erfüllte mir diesen sexuellen Wunsch. Hm. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben und gesagt, das ist keine Dominanz. Das ist eine Ausnutzung von Macht oder was du da gerade erprobst. Dann hast du dich im zarten Alter von 45, so ungefähr, habe ich gerade gerechnet, hast du gesagt, ich will endlich jetzt meine Sexualität leben, die ich gerne möchte. Ja, genau. Und hast du es dann gemacht? Ja, habe ich. Ich bin ein paar Mal auf die Schnauze gefallen mit den Doms oder Herren oder wie auch immer. Ich habe da meine Höhen und Tiefen erlebt, aber das Eigentliche, was ich sagen wollte, ist, ich bin dann wieder in Reha gefahren, weil es hat mich dann doch für einiges mitgenommen, ob meine Entscheidung richtig ist. Mhm. Immerhin drei Kinder, Haus, Ehe und während dieser... Lass mich eben fragen, sonst habe ich es vergessen. Die Kinder sind wie alt? Oh, mittlerweile 28, so. 25 und 22. Wie erklärt man den Kindern, dass man aus der Ehe raus will? Sagt man, ich will dominanten Sex haben? Nee, man sagt es erstmal überhaupt nicht. Also die Kinder, der Älteste war schon ausgezogen, die zweite war dabei und der dritte, der war auch so dabei, die Koffer zu packen. Man hat das also gar nicht mit denen geredet. Mhm. Aber mein eigentlicher Punkt ist, ich war dann in dieser Reha-Maßnahme und ich komme dann wieder nach 10 Wochen und alle Welt guckt mich komisch an. Keiner redet mit mir. Hat mein Mann allen Freunden, Verwandten, Bekannten erzählt, sich sexuell drauf zu machen. Ach du, auch den Kindern? Auch den Kindern, ja. Was haben die Kinder? Haben die dich angesprochen? Nein. Nein, bis heute nicht? Also der Älteste hat ein Jahr gebraucht, bis dass er wieder bei mir vor der Tür stand. Und wir haben darüber nie geredet, aber wir haben wieder guten Kontakt. Er hat den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen. Meine Tochter hat gesagt, es ist dein Leben, das geht mich nichts an. Ja, hat sie auch recht. Und mein Jüngster, der eigentlich der größte Filou-Clown war von allen, der hat dann gesagt, ich war dann irgendwann mal weinend bei ihm im Zimmer und sagte, Mama, bist du denn jetzt glücklich, wo Papa weg ist und du das leben kannst? Ich sage, ja, bin ich. Hm. Dann ist es doch gut. Das freut mich. Ach, der Kleine. Ja. Der Kleine ist 18? Der war zu dem Zeitpunkt 20. Ne? Ja. Sagte, dann ist es doch gut, dann hast du doch jetzt alles. Aber sag mal, wie ist denn dein Ex-Mann drauf, dass der das überall in der Verwandtschaft im Dorf oder wo ihr da gewohnt habt? Ja, allen Freunden, allen. Hör mal, ich bin dann bei uns im Verein reingekommen wieder, wo wir zu zweit waren und keiner redet mit dir. Was war das für ein Verein? Kaninchenverein? Ja, sowas ähnliches. Ne? Und alles redet nicht. Und macht dann hatte ich irgendwann mal, mir ist die Haustür zugefallen und ich bin übers Garagendach geklettert und somit hatte ich irgendwann mal blaue Flecken, ja? Mhm. Und dann sagte einer zu mir, boah, du hattest ja ein schönes, geiles Wochenende. Wahnsinn. Bis dass ich da mal hintergestiegen bin und dann habe ich mir den gepackt. Ich sage, wie kommst du da drauf? Dass ich ein geiles Wochenende. Ja, sieht man das. Hast es dir aber schön besorgen lassen, ne? So nach dem Motto, ne? Meinen die das, ne? Ich sag, wie kommst du darauf? Ja, so wie du aussiehst und... Irgendwann, du bist jetzt aus der Gegend oder aus dem Ort weg, wo du früher gewohnt hast. Nein, ich wohne immer noch in dem Haus. Ah. Ich bin nicht weggezogen. Ich würde nicht wegziehen. Warum? Und wie geht das jetzt so da mit der Nachbarschaft und... Wir wissen das nicht. Aber mittlerweile sage ich mir, er hat jetzt überall rumposaunt. Na, ja eben, deswegen weiß die Nachbarschaft das doch bestimmt auch. Ja, das ist mir doch egal. Ja. Ich hab Sex. Was sie haben, weiß ich nicht. Jetzt erklär mir mal bitte, wenn man in dem Alter, in dem etwas höheren Alter, sage ich erstmal, ich meine es nicht böse. Ja, klar. Wenn man dann anfängt, so eine Sexualität neu für sich zu entdecken, wie macht man das denn? Wohin bist du denn da gegangen? Oh, ich habe das im Internet ausgelesen. Internet? Ja. Ja, das war also auch riskant. Ich bin also da auch mit Typen auf die Schnauze gefallen. Hm. Aber ich habe da mittlerweile jemanden gefunden. Das passt sehr gut. Und hast ja sozusagen einen Herrn. Ja, genau. Aber das ist keine Liebesbeziehung, sondern eine sexuelle Beziehung. Mittlerweile auch eine Liebesbeziehung. Ach so. Also ich habe jetzt das Große losgezogen, was das angeht. Also er ist dein Herr und sozusagen auch dein Geliebter. Ja. Also seht ihr? Eine ganz normale Partnerschaft mittlerweile, ja. Und ihr seid viel zusammen? Ja, am Wochenende leider nur, aber das ist auch, es reicht, das ist okay so. Ja. Bezieht sich deine Sadomaso, Einstellung ausschließlich so auf ich sag mal, auf die Sexualität? Oder wenn dein Freund dich besucht, bist du auch gerne so ein Haussklave? Oh, das kommt drauf an, beides schon mal, ja? Ah ja. Und das kommt drauf an, wie wir beide auch drauf sind oder wie er drauf ist. Ja. Oder das kann man nicht so direkt festmachen, würde ich sagen, weil das ist doch, wenn er hat eine Verantwortung mir gegenüber, eine sehr große. Und wenn er dich besucht, sagt er dir vorher am Telefon, wie du dich anzuziehen hast, wenn du ihn dann empfängst? Manchmal, ja, manchmal. Ja. Zum Beispiel, was mag er gerne? Das ist auch unterschiedlich. Je nachdem, was wir vorhaben. Manchmal ist man eben halt nur nackt. Ja. Oder manchmal trägt man halt nur Strümpfe, High Heels, ja. Oder einen netten Mini oder was Durchsichtiges. Ja. Das kommt ganz drauf an. Oder manchmal auch ganz normal. Und es kann aber auch passieren, dass wenn er so drauf ist, dass er will, dass du das ganze Wochenende nackt in der Wohnung rumgehst. Ja, das könnte er bestimmen, ja. Könnte er bestimmen. Und das würdest du natürlich dann auch machen. Ja, natürlich, ja. Ich hätte da auch kein Problem mit. Ja, ne? Nein, da habe ich kein Problem mit. Wenn du manchmal so über dein Leben nachdenkst, ärgerst du dich, dass du so spät erst ausgebrochen bist aus der Normalität, sage ich mal? Nein, nein. Es ist gut so, wie es ist. Ich habe 3 Kinder. Mhm. Ich bin eine gestandene Frau irgendwo. Ich weiß mittlerweile, was ich will, was ich nicht will. Mhm. Und das ist wichtig, denke ich. Ja, hast du noch Kontakt zu deinem ehemaligen Ehemann? Nein. Nein. Nein, also nur das normale, übliche, was bei einer Scheidung und Trennung läuft, aber sonst nicht. Ja. Nein. Und ich weiß, wie gesagt, was ich will und was ich kann und was ich möchte vor allen Dingen. Das muss für dich ja dann auch so körperlich, sexuell ein Wahnsinn gewesen sein, das zum ersten Mal dann so richtig, wirklich richtig zu erleben. Also ich weiß jetzt, was ein Orgasmus ist, ja? Das heißt, du wusstest das 20 Jahre nicht? Nein, bei der Geburt meines Kindes hatte ich mal einen, ja. Aber bei der Geburt des Kindes? Ja, ja. Ach, das ist ja verrückt, das habe ich auch noch nie gehört. Doch, der steckte mittendrin, das war noch die letzte Pressfee und der füllte ja dann den ganzen Scheidengang mit dem Kopf aus. Ja. Das war ein irres Gefühl und ich guckt mich an, dachte, pressen Sie? Ich sagte, nein, doch, sagst du, Sie müssen mich allein, bin ich nicht. Die hatte das gemerkt, das war schön. Ich glaube, das erzählen uns die Frauen nicht. Deswegen weiß man da. Ich weiß das nicht. Ich habe das noch nie gehört, sowas. Doch, das war ein irres Gefühl. Das kannte ich. Ein Orgasmus bei der Geburt. Ist ja eigentlich ein tolles Omen für die Geburt, ne? Doch, die hat ja auch nur 10 Minuten gedauert, eine Viertelstunde länger nicht. Das ging ganz schnell. Und jetzt weiß ich, was das ist und auch die Sexualität ausdehnen. Ich hab das vieles ganz neu entdeckt. Das glaube ich. Auch bewusster entdeckt. Irre Geschichte, Irmgard. Und schön, dass dein kleiner Junge, der so klein auch nicht mehr ist, da so cool drauf reagiert hat. So muss es sein. Ja, natürlich. So muss es sein. Das rechne ich ihm hoch an. Also ja. Wir können uns sehr gut unterhalten und alles. Und ja. Nein, das ist wunderbar gelaufen. Finde ich toll, dass du angerufen hast, weil du vielleicht dem einen oder anderen auch Mut machst, der in so einer ähnlichen Situation ist, wie du damals warst, vielleicht auch so einen Schritt zu gehen. Ich denke, jeder hat ein Anrecht, seine Sexualität auszuleben, solange er keinen Dritten schadet. Absolut, das ist das Gesetz. Das ist das große Gesetz, das finde ich auch. Was ich in meinen 4 Wänden mache, geht niemandem was an oder sollte respektiert werden. Ich wünsche, dass du in deinen 4 Wänden noch viele tolle Sachen machst, wo du sehr viel Spaß und viele tolle Orgasmen haben wirst. Danke, die habe ich. Alles Gute, Irmgard. Schönen Tag. Dankeschön, ja. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Yvonne. Yvonne ist 33. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Yvonne. Über was reden wir? Ja, also ich mache mir ernsthafte große Sorgen. Also ich habe Angst, nach Hause zu gehen, weil ich habe feststellen müssen, dass ich Besucher zu Hause habe, die eigentlich nicht dahin gehören. Weil ich war einen Tag jetzt außer Haus gewesen. Ich war in Aachen zu einer Prunksitzung und als ich wieder nach Hause kam, habe ich feststellen müssen, dass bei mir im Schlafzimmer, am Schlafzimmerschrank Kinderfußspuren waren, also Abdrücke. Kinderfußspuren? Also Abdrücke, ja, von... Von Kindern? Von nackten Füßen, ja, natürlich. Am Kleiderschrank? Am Kleiderschrank, mittig an meinen Spiegel vom Kleiderschrank. Und ich weiß definitiv, da ich mich den Tag vorher da zurechtgemacht habe, dass diese nicht vorher da waren. Du lebst alleine in der Wohnung? Ich lebe alleine in der Wohnung mit meinem Sohn, richtig, ja. Ja, Moment, du hast einen Sohn. Richtig, ich habe einen Sohn, der ist 16 Jahre alt und der kann es nicht gewesen sein, weil dafür sind diese Füße einfach zu klein gewesen. Könnte der vielleicht irgendwelche Scherze gemacht haben? Nein, gar nicht, weil der war zu diesem Zeitpunkt auch nicht zu Hause und der war bei der Oma gewesen. Und ich habe auch meine Mutter sofort kommen lassen, weil ich gedacht habe, es wäre von ihr ein übler Scherz oder von meiner Schwester. Aber die waren selbst darüber so erstaunt darüber. Es hat sonst keiner einen Schlüssel für die Wohnung? Doch, nur meine Mutter. Die Mutter? Ja, aber Wie viel Fußabdrücke auf dem Schrank? Zwei. Kinderfüße, richtig. 10 cm. Zwei unterschiedlich groß, also von der Größe her, weil sie waren jetzt nicht komplett abgedrückt. Ja. Ich habe Fotos zugeschickt, weil bei den einen ist nur der Mittelfuß zu sehen mit den ganzen Zehen und bei anderen nur halb. Und wenn man da jetzt irgendwie die Größen davon ausgehen würden, ja, also ich würde sagen, selber als Mutter, wenn ich jetzt vom Kleinen an, würde ich sagen, also es wären zwei unterschiedliche. Wie war die Fußstellung denn? Gingen also, diese Füße gingen das nach oben oder kamen die von unten, von oben nein, nach unten? Nein, also die Fußstellung, deswegen, das kam mir ja so komisch vor, die gingen eigentlich, als wenn man vom Kleiderschrank runter zum Boden, also mit den Zehen. Und auf dem Boden hast du nichts gesehen? Auf dem Boden habe ich nichts gesehen, nein. Also wir haben dann auch Fotos gemacht, meine Schwester ist zu mir rübergekommen. Und sie ist da so ein bisschen ein bisschen veranlagt und sagt, ich mache jetzt mal ein paar Fotos, ich guck mal hier und guck mal da und fotografiere die mal. Und sie rief mich dann auch eine halbe Stunde später an und sagte, hör mal, ich habe die Fotos mal bei der Mama nachgeguckt und sagte, ich saß nicht alleine auf dem Bett. Ich sag, wie, du saßt nicht alleine auf dem Bett? Dann habe ich schon Angst bekommen. Und dann sagte sie, hinter mir, sagte, ich saß ja vor dem Bett. Also auf dem Bett, vor dem Kleiderschrank, vor dem Spiegel. Und sagte, als ich das Foto geschossen hatte im Dunkeln mit dem Blitz, sagte, sitzt hinter mir auf der linken Seite, sagte, sitzt eine Person oder hockend auf die Bettseite, wo ich immer schlafe, praktisch auf mein Kopfkissen teile. So eine Geschichte erzählst du uns jetzt, bevor wir gleich alle schlafen gehen. Ja, ich habe selber Angst. Ich habe seit Sonntag nicht mehr geschlafen. In Köln würden wir meinen, da waren die Mainzelmännchen. Nein, wirklich nicht. Ich habe auch nicht viel getrunken. Einzelmännchen heißt es. Ja, ich war auch zu diesem Zeitpunkt wieder nüchtern, als ich zu Hause war. Also es war nicht derengleichen. Nochmal gefragt. Hast du den Sohnemann richtig in die Zange genommen? Ja, natürlich. Kann das nicht sein, dass der irgendwas gemacht hat? Nein. Bist du ganz sicher, hundertprozentig sicher? Hundertprozentig sicher, weil ich kenne mein Schlafzimmer. Ich war ja selbst dabei, als wir die Fotos gemacht haben. Und mein Schwager und ich, wir standen selbst im Türbogen drin. Meine Schwester saß auf dem Bett. Und ich habe nichts desgleichen, was diese Gestalt in mein Schlafzimmer praktisch mittig auf meinem Bett praktisch provoziert. Also wie sieht die Gestalt denn aus? Also einfach dunkel. Wenn man es ranzoomt, kann man das Gesicht erkennen. Ein Kindergesicht? Das ist schwer zu sagen, aber nein, es sind längere Haare. Ein menschliches Gesicht. Richtig, aber ein knochiges Gesicht. Also ein gruseliges Gesicht. Ja. Und du hast aber, wann war das? Wann war das passiert? Also ich bin Sonntagabend zurückgekommen. Ah, ja, richtig. Also gestern. Da habe ich diese Spuren an meinem Spiegel gesehen. Du hast dann aber schon eine Nacht wieder geschlafen in dem Zimmer. Gestern? Nein, ich habe da gar nicht geschlafen. Wo hast du denn geschlafen? Ich habe im Wohnzimmer gesessen. Und was wird jetzt gleich passieren? Wirst du heute Nacht in deinem Schlafzimmer schlafen? Nein, ich sitze bei meinem Freund im LKW auf dem Parkplatz, weil der macht Schwertransport. Ach du Armes, jetzt sitzt du im LKW und kannst gar nicht nach Hause. Richtig. Jetzt ist natürlich die Fantasie gefragt. Jetzt müssen wir alle mal nachdenken, was das sein könnte, was da in deiner Wohnung passiert ist. Ja, das war aber, was aber auch noch komisch dazu ist, bei diesen, unter diesen Abdrücken von diesen Füßen. Wenn man das Bild einmal dreht, weil die Füße, wie gesagt, die Zehe zeichnen ja nach unten. Ja. Und ich habe das unterschiedlichen Bekannten geschickt, Freunden geschickt. Die sollten, ich habe gar nichts dazu gesagt, ich habe einfach gesagt, die sollten sich das mal angucken. Und bis meine Schwägerin sagte, Yvonne, dreh bitte einmal das Bild. Ja. Ja, mit dem Fuß nach unten. Okay, was sieht man da? Ein Kindergesicht. Im Spiegel drin. Und das kann man nicht irgendwie manipulieren oder sonstiges, weil die Aufnahmen... Stephen King, so ein bisschen Stephen King jetzt heute Nacht noch bei uns, ihr Lieben. Ivan, die Sendung ist gleich rum. Wir machen uns alle mal Gedanken darüber und sprechen morgen weiter, was das sein könnte. Mal sehen, vielleicht haben die Zuschauer und Zuhörer eine Idee. Ihr könnt gerne morgen anrufen dazu. Und Yvonne, ich möchte auf jeden Fall bitte eine Lösung haben. Ich möchte sie nicht mehr bei mir haben. Alles Liebe, Yvonne, wir melden uns nochmal. Tschüss. In der Technik, Tobias Fritz. Morgen sind wir wieder da. Bis